Der junge Drescher aus Fabeln und Erzählungen von Christian Fürchtegott Gellert, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Der junge Drescher. Dem Drescher, der im weichen Gras vor seinem Topf mit Milch und schwarzem Brote saß, dem wollte seine Milch nicht schmecken. Er fing verdrießlich an, sich in das Gras zu strecken, dacht ängstlich seinem Schicksal nach und dehnte sich dreimal und sprach: Du bist ein schlechter Kerl, du hast kein eigenes Dach und musst dich Tag vor Tag mit deinem Flegel plagen. Du tätst ja gern mit deinem Schatze schön, allein, du Narr, musst in der Scheune stehen und kannst nach langen 14 Tagen kaum einmal in die Schenke gehen und einen Krug mit Bier und deine Mieke sehen. Du bist noch jung und kannst hübsch lesen und hübsch schreiben und wolltest stets ein Drescher bleiben? Des Schulzens Tochter ist dir gut, ist reich und kann sich hübsch gebärden, so nimm sie doch. Du kannst, mein Blut, wohl mit der Zeit noch Schulze werden. Alsdann isst du dein Stücke Fleisch in Ruh und trinkst dein gutes Bier dazu und hast gleich nach dem Pfarr die Ehre. Oh, wenn ich doch schon Schulze wäre. Indem Hans noch so sprach, kam seine Schöne her. Sie tat, als käm sie nur so von ungefähr, allein sie kam mit Fleiß, weil sie ihn sprechen wollte und er verwegen sein und sie recht herzen sollte. Denn Mädchen, wenn sie gleich das Dorf erzogen hat, sind wie die Mädchen in der Stadt. Hans zieht die Schöne sanft zu sich ins Grüne nieder, lobt ihren neuen Latz, schielt öfters auf ihr Mieder, fast wie ein junger Herr. Nur mit dem Unterschied, er hatte mehr Schamhaftigkeit. Kurz, er fing an, sie recht verliebt zu küssen, bat um ihr Herz und trug ihr Herz davon und ward, wie viele noch auf diesem Dorfe wissen, des reichen Schulzen Schwiegersohn. Kaum hat er sie, so ward der Alte schon durch schnellen Tod der Welt und seinem Dorf entrissen. Wen wird man nun Herr Schulze grüßen? Wen anders als den Schwiegersohn? Er eilt ins Amt, kömmt bald und freudig wieder und wirft sich auf die Bank als Schulz im Dorfe nieder. So wie ein durch den Fleiß vollendeter Student nach einem glücklichen Examen sich selbst vor trunkner Lust nicht kennt, wenn ihn die Magd in seiner schönen Namen nach einem tiefen Kompliment das erste Mal Herr Doktor nennt. So wußt auch Hans vor großer Freude nicht, wo er Händ und Füße ließ, als ihn Schulmeisters Adelheide das erste Mal Herr Schulze hieß. Wie glücklich pries er sich in seiner Ehrenstelle, er aß sein Fleisch und tat den Gästen oft Bescheid. Allein es kamen mit der Zeit auch viel unangenehme Fälle, denn welches Amt ist wohl davon befreit? Nach einer nicht gar langen Zeit warf sich Herr Hans verdrießlich auf die Stelle, auf der er sich sein Glück erfreit und oft gewünscht, wenn ich doch Schulze wäre. Ich, fing er zu sich selber an, ich habe Haus und Hof und Ehre und bin mit alledem doch ein geplagter Mann. Bald sollt ich von der Bauern leben, im Amte Red und Antwort geben, da fährt mich denn der Amtmann an und heißt mich einen dummen Mann. Bald quälen mich die teuflischen Soldaten und fluchen mir die Ohren voll, bald weiß ich mir bei den Mandaten, bald in Quartembern nicht zu raten, die ich dem Landknecht schaffen soll. Die Bauern brummen, wenn ich strafe, und straf ich nicht, so lachen sie mich aus. Sonst störte mich kein Mensch im Schlafe, jetzt pocht mich jeder nach heraus. Und wenn es niemand tut, so hunzt die Frau mich aus. O wäre mir's nur keine Schande, ich griffe nach dem ersten Stande und stürb als Drescher auf dem Lande. Wer weiß, ob mancher Große nicht im Herzen wie der Schulze spricht? Wer weiß, wie viele sonst zu Fuß so ruhig waren, die jitzund missvergnügt in stolzen Kutschen fahren? Wer weiß, ob manches Herz nicht viel zufriedener schlug, ehe es der Fürsten Gunst an einem Bande trug. O lernt, ihr unzufriedenen Kleinen, dass ihr die Ruh nicht durch den Stand gewinnt. Lernt doch, dass die am mindsten glücklich sind, die euch am meisten glücklich scheinen. Ende von Der junge Drescher, aufgenommen von Sonja.